Kapitel 25. Von allen guten Geistern verlassen. Wir sind am Ende einer langen Reise angekommen. Noch sind nicht alle Untersuchungen abgeschlossen. Schließlich ziehen neue Erkenntnisse immer neue Fragen nach sich. Doch handelt es sich eher um Details. Die Analyse der Schwefelisotopie ihrer Knochen soll Auskunft über ihren Fischkonsum geben. Die Schamanin hat auch neue Forschungen initiiert. Einige Kilometer weiter südlich ist ein mesolithischer Fundplatz an der Saale entdeckt worden. Dort wurden bislang über 2000 Steinartefakte gefunden. Viele der Mikrolithen aus Feuerstein erinnern an jene aus der Kranichbüchse. Womöglich war dort das Lager unserer Heldin. In jedem Fall lag der Ort im Zuständigkeitsbereich ihrer schamanischen Praxis. Auch befindet sich im Museumsbesitz ein Rehgehörn, das ähnliche Bearbeitungsspuren wie jenes aus Bad Dürrenberg aufweist. Es ist 2000 Jahre jünger und stammt aus einer Siedlung der Linearbandkeramik bei Alsleben. Das sind die ersten Bauern Mitteleuropas, die Nachfahren hellhäutiger Migranten aus Anatolien. Könnte es sein, dass das Alslebener Rehgeweih auch von einer Schamanin stammt? Die Siedlung liegt an der nördlichen Grenze der neuen Bauernwelt, an der Frontier sozusagen. Hatten diese in höchster Not eine Vertreterin der alten Welt zu Hilfe geholt, weil es ihnen noch an Wissen über die Heilpflanzen Mitteleuropas fehlte? Auch dem wird jetzt nachgegangen. Als das Forschungsprojekt begann, hätte sich niemand träumen lassen, mit welcher Fülle an Ergebnissen wir konfrontiert würden. In jedem Fall sind wir überzeugt, den Indizienbeweis in Sachen Schamanin von Bad Dürrenberg geführt zu haben. Wir haben getan, was in unserer Macht stand, unsere Beweisführung so transparent wie möglich zu gestalten und einigen Aufwand betrieben, all den ideologischen Schutt und die kolonialistischen Kontaminationen beiseite zu räumen, die allzu oft auch der Wissenschaft zusetzen. Deshalb glauben wir jetzt feststellen zu können, was vor fast 20 Jahren ein begründeter Verdacht war, kann nun als erbrachter Beweis gelten. Wir haben es hier erstmals in der Menschheitsgeschichte mit dem sicher nachweisbaren Grab einer spirituellen Expertin zu tun, die besten Gewissens als Schamanin bezeichnet werden kann. Deutliche Hinweise auf Trance inklusive. Es liefert genügend Beweise für die Existenz von Schamanen als eine Art Berufsstand im Mesolithikum und erhärtet damit auch den Schamanismusverdacht bei Gräbern wie jenes des Horn Shelterman und der alten Frau von Hillerson Tartit. Zeit also für eine Bilanz. Welche Lehren wir aus dieser Reise zu unseren Anfängen für uns heute ziehen können, bevor wir uns dann im Epilog daran wagen zu erzählen, wie sich alles wirklich zugetragen haben könnte.